lass mich nicht so allein. Gott, ich flehe zu dir, komm doch zu mir, sag nicht nein. Gott, ich will dir danken für immer. Jesus, gabst du hin für mich. Wunderbar. Danke, Jesus. Vergossen war dein Blut für einen so wie mich. Bezahlt hast du die Schuld. Oh, Gott, gib mir Kraft, die es schafft, alle Zeit. Gott, sieh die Not, Schmerz und Tod und all das Leid. Oh, wie so gut, mein Gott, du bist bei mir jeden Tag. Wunderbar. Danke, Jesus. Vergossen war dein Blut für einen so wie mich. Bezahlt hast du die Schuld. Es ist so gut, dass du bist mein.